tanzen im Abteil, tanzen an der Ampel, ich tanz überall. Tanzen auf dem Flohmarkt, in der Bäckerei, tanzen auf dem Hochhaus, ich tanz überall. Tanzen auf Hawaii, tanzen bis zum Umfall, ich tanze überall.